Wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Heerschar vom Himmel herab. Wir brauchten auch sonst nichts gegen sie herabzusenden.